Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Whosoever rejects the Son rejects the Father, and who embraces the Son embraces the Father also. Wer den Sohn ablehnt, lehnt auch den Vater ab. Wer den Sohn umarmt, umarmt auch den Vater. I think it's beautiful that John puts it in this way. Ich finde es schön, dass Johannes es so ausdrückt. The moment I embrace, accept, love Jesus, that means I also love the Father. Sobald ich Jesus umarme, akzeptiere und liebe, bedeutet das, dass ich auch den Vater liebe. Many years, and I've told you that. Viele Jahre, das habe ich bereits erwähnt. My focus was just on Jesus. Habe ich mich nur auf Jesus fokussiert. But that was wrong on my part. Aber das war von meiner Seite her falsch. I had to learn that those two are inseparably one. Ich musste lernen, dass diese beiden untrennbar miteinander verbunden sind. And I had to fix my heart regarding God the Father. Und ich musste mein Herz in Bezug auf Gott den Vater zurechtrücken. Verse 24. Vers 24. You must be sure to keep the message burning in your hearts. So müsst ihr darauf achten, dass die Botschaft in euren Herzen weiterbrennt. That is the message of life that you heard from the beginning. Das heißt, die Botschaft des Lebens, die ihr von Anfang an gehört habt. If you do, you will always be living in close fellowship with the Son and with the Father. Wenn ihr das tut, werdet ihr immer in enger Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater leben. So the Apostle John keeps reminding them at what they heard in the beginning. Der Apostel Johannes erinnert sie immer wieder daran, was sie von Anfang an gehört haben. So what is the message they heard from the beginning? Welche Botschaft haben sie von Anfang an gehört? Look at the whole context. It's all about Christ and Jesus. He is enough and you have everything from him. Schau dir den gesamten Kontext an. Es geht nur um Christus. Jesus ist genug und du hast alles von ihm. When Jesus came in the very beginning, als Jesus auf die Erde kam, what is the first thing that he did? Womit begann er seinen Dienst? He preached the gospel. Er predigte das Evangelium. Jesus is the gospel. Jesus ist das Evangelium. So the message was always a person and never just words. Die Botschaft war also immer eine Person und nie nur Worte. Remember, Jesus is the word that became flesh, and John is the one who wrote that. Vergiss nicht, dass Jesus das Wort ist, das Fleisch wurde, wie Johannes in seinem Evangelium schreibt. So the same man who writes all this said, look, in the beginning was the word, and Jesus, he was that word. Derselbe Mann, der diesen Brief schreibt, sagt also, am Anfang war das Wort und Jesus ist dieses Wort. And obviously John is reminding these people that the message has never changed. It's still always about Jesus. Offensichtlich erinnert Johannes diese Menschen daran, dass die Botschaft sich nie geändert hat. Es geht immer noch um Jesus. And we have to keep this message burning in our hearts. Und wir müssen diese Botschaft in unseren Herzen am Brennen halten. I find it incredibly wonderful and yet challenging. Ich finde es wahnsinnig schön und gleichzeitig herausfordernd. But the Passion says that we must make sure to keep it burning in our hearts. Dass wir laut der Passion-Übersetzung darauf achten müssen, dass sie in unseren Herzen brennt. We have put so much responsibility on God that's in reality our responsibility. Wir geben Gott so viel Verantwortung, die in Wirklichkeit unsere Verantwortung ist. I'm responsible for my intimacy with Jesus, not Jesus. Ich bin für meine Intimität mit Jesus verantwortlich, nicht er. Because Jesus has done everything and is continually doing everything by permanently loving me. Denn Jesus hat alles getan und tut alles fortwährend, indem er mich permanent liebt. Now the only thing that's left is me to permanently and constantly respond to Jesus. Jetzt muss ich nur noch immer und ständig auf Jesus reagieren, ihm antworten. You know what I've learned in my Christian walk? Weißt du, was ich auf meinem christlichen Weg gelernt habe? That no matter what revelation you have had, egal welche Offenbarung man hat, if you don't by intention keep it burning in your heart, you're going to lose it. Wenn man sie nicht bewusst, absichtlich in seinem Herzen brennend hält, wird man sie verlieren. If you study the modern church history, wenn man sich mit der modernen Kirchengeschichte befasst, you will find out that a lot of people had incredible revelations. Stellt man fest, dass viele Menschen außergewöhnliche Offenbarungen hatten. Even walked in those revelations. Und sogar entsprechend diese Offenbarungen lebten. And yet they lost it. Dennoch verloren sie diese. If you study carefully how few great men and women of God ended well, studiert man sorgfältig, wie wenige große Männer und Frauen Gottes ein gutes Ende nahmen, it will show you that we have to take this alert from John here very seriously. Wird deutlich, dass wir diese Warnung von Johannes sehr ernst nehmen müssen. Unless intentionally you keep it burning in your heart, I can tell you, the fire is going to go out. Wenn du es nicht absichtlich in deinem Herzen am Brennen hältst, kann ich dir sagen, dass das Feuer erlöschen wird. So, what's the message of life that you heard from the beginning? It's a person. Welche Botschaft des Lebens haben wir also von Anfang an gehört? Es ist eine Person. Keep it burning. Halte es am Brennen. Keep telling yourself, Jesus, you are enough. I thank you, you are enough. Sage dir immer wieder, Jesus, du bist genug. Ich danke dir, du bist genug. Do you remember when Paul wrote to the Galatians? Erinnerst du dich, was Paulus an die Galater schreibt? You ran well, who hindered you? Ihr seid gut gelaufen. Wer hat euch aufgehalten? May this never be something that is said about you and me. Möge dies niemals über dich und mich gesagt werden. When we lived in America, we had an open fireplace because it gets cold where we live. Als wir in Amerika lebten, hatten wir einen offenen Kamin, weil es dort, wo wir lebten, kalt werden konnte. Many times Debbie would say, "Ah, sweetie, make a fire for me." Oft sagte Debbie, "Schatz, mach mir ein Feuer." So I made this really beautiful burning fire. Also machte ich dieses wunderschön brennende Feuer. Do you know what I had to do for the fire to go out? Weißt du, was ich tun musste, damit das Feuer erlosch? Nothing. Nichts. That's all I had to do. Nothing. Das war alles, was ich tun musste. Nichts. If I didn't do anything, the fire would always go out. Wenn ich nichts tat, erlosch das Feuer immer. So I had to actively and intentionally keep that fire burning. Das heißt, ich musste das Feuer aktiv und intentional am Brennen halten. When it got lower, I had to put more wood on there. Wenn es kleiner wurde, musste ich mehr Holz nachlegen. If you do nothing, trust me, that fire in your heart regarding Jesus will also go out. Glaube mir, wenn du nichts tust, wird auch in deinem Herzen das Feuer für Jesus erlöschen. If you just live your normal Christian life and do nothing about your passion for Jesus, it's going to go out. Wenn du nur ein normales christliches Leben führst und nicht für deine Leidenschaft für Jesus tust, wird das Feuer erlöschen. So, my dear friend, be intentional. Also, mein lieber Freund, sei intentional. Keep the message that you heard from the beginning, which is Jesus burning in your heart. Lass die Botschaft, die du von Anfang an gehört hast, nämlich Jesus, in deinem Herzen brennen. I'll see you tomorrow. Bis morgen.